Lektion 9. Technik im Alltag. Schritt C. Übung 18. Na, so ein Glück, dass du mir hilfst, Maike. Ich habe mir nämlich den Anrufbeantworter gekauft. Und also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ich ihn besprechen soll. Diese blöde Gebrauchsanweisung, irgendwie verstehe ich die nicht. Ja, schauen wir mal, ob ich es hinkriege. Gib sie mir mal. Ja, also hier steht, geben Sie sich deshalb besonders viel Mühe, einen netten Text zur Begrüßung aufzusprechen. Bla bla bla. Ach ja, hier. Hier steht, dass du als erstes diese Taste hier, auf der Ansage draufsteht, so lange drücken musst, bis diese Anzeige da blinkt. Mach das mal. Was? Die Taste drücken? Welche? Die da? Ja, genau. Drücken, bis die Anzeige blinkt. Genau, so. Weiter. Sprechen Sie jetzt die Ansage auf das Band. Okay, jetzt kannst du also reinsprechen. Ja, und was soll ich denn sagen? Naja, also Birgit, auf jeden Fall mal deinen Namen und dass du nicht da bist. Und dass man eine Nachricht hinterlassen soll. Du kannst ja auch was drauf singen. Bist du verrückt? Ich und singen? Sag halt... Hallo, hier ist der Anrufbeantworter von Birgit Lupas. Im Moment bin ich nicht zu Hause, aber ich rufe gerne zurück, wenn Sie mir eine Nachricht hinterlassen. Das klingt gut, das sage ich. Muss ich denn die Taste weiterdrücken, während ich spreche? Lass mal sehen. Hier steht, während Sie sprechen, zeigt Ihnen das Signal an, wie lange Sie sprechen können. Sie sollten mindestens 10, höchstens 18 Sekunden sprechen. Lassen Sie dann die Taste wieder los. Aha. Also, du musst die Taste gedrückt halten. Und halt erst wieder loslassen, wenn du alles draufgesprochen hast. Und dann muss ich also mindestens 10 und höchstens 18 Sekunden sprechen? Na, ob das funktioniert? Lass mich mal weiterlesen. Dann können wir es ja mal ausprobieren. Also, hier steht, sprechen Sie ruhig. Hast du gehört? Also keine Panik. Das hatten wir schon. Hier. Danach wird Ihre Ansage sofort wiedergegeben und mit einem Signalton abgeschlossen. Also, jetzt probieren wir das einfach mal aus. Du drückst die Taste, wartest, bis die Anzeige blinkt. Dann sprichst du schön langsam. Du hast 18 Sekunden Zeit. Dann lässt du die Taste los und wenn dann der Piepton kommt... Dann haben wir es geschafft. Also, das kann ja nicht so schwer sein, oder?